In der Gewalt der Monster. Unter den Kunden von Mossack Fonseca haben wir bislang unter anderem diese Verbrechergattungen gefunden: Drogenbosse, Finanzbetrüger, Mafiosi, Waffenschmuggler, Steuerhinterzieher, Sanktionsbrecher, Betrüger, so ziemlich jeder Sorte. Und dann ist da auch noch die Geschichte von Andrew M. Er wurde im Jahr 2009 in den USA zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Verbrechen: Er hat mindestens 3 russische Kinder vergewaltigt. Nach Ansicht der Ermittler tat er das nicht nur aus Neigung, sondern auch aus Geschäftsinteressen. Er wollte einen illegalen Ring zur Prostitution von Kindern mit aufbauen und 3 Mädchen testen. Andrew M. soll einer der Geldgeber dieser kriminellen Vereinigung gewesen sein und geholfen haben, die Gewinne aus diesen Verbrechen zu waschen, indem er sie durch eine Briefkastenfirma schleuste. Andrew M. ist mit einer anderen Briefkastenfirma bis heute Kunde bei Mossack Fonseca. Anmerkung, so der Stand im März 2016. Mossack Fonseca weiß von M.s Verbrechen, der Verurteilung und der Haft, das geht aus unseren Unterlagen hervor. Und dennoch behält Moss von ihnen als Kunden. Aber der Reihe nach. Andrew M., der sowohl die US-amerikanische wie auch die russische Staatsbürgerschaft besitzt, lässt 1995 2 Firmen auf den britischen Jungferninseln gründen. So sehen wir es in den Unterlagen. Einen Zweck gibt er nicht an. Nach außen lebt M. ein märchenhaftes Aufsteigerleben. Mit 18 Jahren emigrierte er mit seinem Vater in die USA, wurde wegen besonderer mathematischer Begabung an der Columbia University in New York genommen und schloss mit Bestnoten ab. Danach macht er innerhalb weniger Jahre mit dem Verkauf spezieller Feuerlöscher und dem Handel mit deutschen Autos ein Vermögen. 2004 wird seine Firma auf über 10 Millionen Dollar geschätzt. Andrew M. heiratet, bekommt 3 Kinder und lebt in einer Villa in Philadelphia den amerikanischen Traum. Aber es gibt noch ein zweites Leben, ein finsteres. Es lässt sich aus Ermittlungsakten und Gerichtsdokumenten rekonstruieren. Im Jahr 2002 geht demnach die Webseite www.berenica.org online. Sie wirbt für etwas, das ihre Macher Romantic Studio nennen. In Wahrheit ist es ein Kinderprostituiertenring. Das wird kaum verbrämt. Schon auf der Startseite ist ein nacktes Mädchen mit einer Rose in der Hand zu sehen. Es sieht jung aus. Sehr jung. Die Mädchen auf berenica.org werden wie Ware geordnet und nach Größe, Gewicht und Körbchengröße angeboten. Sie seien jung und frisch, heißt es, und schon für 150 bis 300 Dollar pro Stunde zu haben. Eine ganze Nacht koste 500 Dollar. Tatsächlich gibt es auf berenica.org pro forma die Erklärung, alle Mädchen seien über 18 Jahre alt. Aber wer nach minderjährigen Mädchen sucht, sieht sofort, dass er auf der richtigen Seite gelandet ist. Die Kunden von berenica.org werden am Ende zu einem unscheinbaren Apartment in Moskau gelotst. Hier passieren die Verbrechen an den Kindern. Andrew M. hat diesen Kinderprostituiertenring mitfinanziert. Zu diesem Schluss kommen amerikanische Ermittler. Sie schreiben, M. habe investiert in der Erwartung, dass er einen Anteil an den Gewinnen aus der Prostitution erwachsener und minderjähriger Frauen bekommen würde. Er soll die Webseite sogar ins Englische übersetzt haben, um westliche Kunden anzulocken. Anmerkung: Andrew M. erklärte auf Anfrage, nie am Betrieb von Berenica mitgewirkt zu haben. Er habe auch kein Geld investiert und auch keinen Anteil an den Berenica-Gewinnen gehabt. Ende 2003 reist M. nach St. Petersburg und holt aus einem Waisenhaus am Rande der Stadt 3 Mädchen ab. Sie sind 13 und 14 Jahre alt. M. verspricht mit ihnen, einen Sightseeing-Trip zu machen. Stattdessen zwingt er sie offenbar zum Geschlechtsverkehr. »Ich habe gebeten, mir nichts zu tun. Ich war doch noch so klein«, zitierte die englischsprachige Ausgabe der russischen Tageszeitung Pravda später eines der Mädchen. Er gab mir Schmerztabletten und fing an, mir den Pyjama auszuziehen. Ein anderes Mädchen gab zu Protokoll, es wolle nicht daran denken und am liebsten einfach vergessen, was er ihm angetan habe. Etwa zur selben Zeit gründet Andrew M. eine Stiftung, um russischen Terroropfern, speziell Kindern, zu helfen. Ihr wird der Präsident des Team USA, der Stiftung. Auf Abendveranstaltungen trifft er den russischen Botschafter in den USA. Er lässt sich in seiner Rolle als Wohltäter auf VIP-Partys mit Hollywood-Schauspielerin Heather Graham fotografieren. Das ist der Schein. Aber der Berenika-Ring gerät ins Visier russischer Ermittler und die geben ihren US-Kollegen offenbar einen Hinweis auf Andrew M. Als er im Juli 2004 von einer seiner Reisen zurückkehrt, konfisziert die Polizei am Flughafen von Philadelphia seinen Laptop. Im Zuge weltweiter Ermittlungen werden in Russland 2005 4 seiner Komplizen zu Haftstrafen verurteilt. M. entkommt ihnen, jedenfalls zunächst. Erst 3 Jahre später gelingt es dem FBI, verschlüsselte Dateien seines am Flughafen konfiszierten Laptops zu dekodieren. Und sie finden E-Mails, die M. mit Berenika.org in Verbindung bringen. In diesem Zusammenhang stoßen die Ermittler offenbar auch auf die Firma Efex Global Ltd., die Briefkastenfirma, die 1995 von Mossack Fonseca auf den britischen Jungferninseln gegründet wurde. Die Ermittler vermuten, dass die Firma M. gehört und bitten auf den britischen Jungferninseln um Auskunft. Die dortige Financial Investigation Agency wendet sich an Moss von, um Namen und Anschrift des Efex-Direktors und Shareholders zu erfragen. Mossack Fonseca antwortet den Ermittlern, die Efex Global gehöre einem Mann namens D.G. Andrew M. sei lediglich Direktor. Eine falsche Auskunft. In den internen Moss von Unterlagen, die uns vorliegen, ist klar Andrew M. als alleiniger Anteilseigner aufgeführt, seit 1995. Außerdem erklärt Moss von, es legen keine Informationen zu anderen Firmen vor, die mit Efex in Verbindung stünden. Dabei hat M. gleichzeitig mit der Efex Global Ltd. auch eine MAGA Global Limited registrieren lassen. Mossack Fonseca hat sogar eine Visitenkarte der MAGA Global in den Akten abgelegt. Darauf steht Andrew M. als Vizedirektor. Nachdem Andrew M. im Dezember 2008 in den USA festgenommen wird und viele Medien in großen Lettern über den Multimillionär berichten, der Kinder sexuell missbraucht und ausgebeutet haben soll, bekommt Mossack Fonseca erneut einen Brief von den Behörden der britischen Jungferninseln. Diesmal wollen die Ermittler alle Unterlagen zur Due Diligence, also jene Unterlagen, die zeigen, dass Mossack Fonseca penibel und vorschriftsmäßig überprüft hat, mit wem sie Geschäfte machen. Allerdings hat Moss von so etwas nicht, weil sie offenbar nicht ausreichend geprüft haben, mit wem sie da Geschäfte machen. 13 Jahre lang. Als Andrew M. 1995 über den amerikanischen Vermittler USA Corporation seine beiden Firmen auf den britischen Jungferninseln gründet, muss er Moss von dabei offenbar nicht einmal eine Passkopie überlassen. Für ein Unternehmen, das sich unablässig seiner strengen Richtlinien rühmt, sieht das nicht gut aus. Entsprechend nervös werden die Mitarbeiter von Moss von. Sie versuchen wenigstens jetzt an handfeste Nachweise zu kommen und schreiben dem amerikanischen Vermittler, der die Firma Efex einst für M. bestellt hat. Der antwortet, dass er vergeblich versucht habe, die Informationen von M. zu bekommen. Wie soll man ihn auch auf die Schnelle erreichen? Er sitzt ja im Gefängnis. Was USA Corporation aber anbieten kann, eine Bescheinigung der Christiania Bank OG Kreditkasse, einer Bank in Norwegen, bei der M.'s Firma ein Konto hatte und einen 3 Jahre zuvor abgelaufenen Führerschein. Beides schickt Moss von im Januar 2009 an die Financial Investigation Agency der britischen Jungferninseln. Außerdem bestätigen sie nun doch, dass M. Eigentümer der Efex Global ist. Anmerkung: Andrew M. reagierte auf eine entsprechende Anfrage zur Firma Efex Global, wollte er sich jedoch nicht öffentlich äußern. Die entsprechende E-Mail jedoch schrieb er von einer Adresse, die auf @efex.us endete. Wenige Tage später gesteht Andrew M. vor einem Bezirksgericht in Pennsylvania, mit 3 minderjährigen russischen Mädchen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Er wird im September 2009 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Richter halten ihm zugute, dass er den 3 Kindern eine Aussage vor Gericht erspart und sich außergerichtlich mit ihnen geeinigt hat. Als verklagte Partei taucht in den Unterlagen eines Zivilprozesses, den Ems Opfer 2009 in den USA anstreben, auch eine Firma namens Efex Global auf. Die entstandenen Kosten für den Kinderprostituiertenring seien laut Klageschrift als Unternehmensausgaben bei Efex Global verbucht worden, dem Gewinn aus dem illegalen Treiben wiederum sei durch die Firma der Anschein von Legitimität gegeben worden. Zudem sei die Homepage www.berenica.org aus Ems Privathaus bzw. seinem Geschäft, also der Efex Global, kontrolliert worden. Es stehe sogar der Verdacht im Raum, dass mit Geld von Firmenkonten Bestechungsgelder an russische Beamte gezahlt worden seien, damit diese die Berenica-Betreiber gewähren ließen. Anmerkung: Andrew M. erklärte auf Anfrage, dass der Vorwurf, er sei Teil des Berenica-Rings gewesen, absolut und komplett falsch sei und auf einem Lügenmärchen der russischen Behörden fuße. Das Ganze ziele darauf, seinen Ruf zu zerstören, weil er Putin-Kritiker sei. M. ergänzte, er habe auch nie in den Kinderprostituierten-Ring investiert und habe davon auch nicht finanziell profitiert. Sex mit Minderjährigen gehabt zu haben, bestritt M. explizit nicht. Allerdings ist in den Gerichtsunterlagen von einer Efex Global Incorporated die Rede, nicht von der MOS von Firma Efex Global Limited. Näheres könnte nur durch volle Einsicht in alle Gerichtsakten selbst geklärt werden. Die aber sind, bis auf die paar Seiten, die uns vorliegen, unter Verschluss. Ems Opfer haben sich nach dessen Verurteilung außergerichtlich auf Entschädigungszahlungen geeinigt. Und das bedeutet auch, dass Prozessunterlagen nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Obwohl Medien in den USA wie in Russland 2009 über das Urteil gegen den Millionär berichten, bekommt Mossack Fonseca davon offenbar nichts mit. Erst im Frühjahr 2014, 5 Jahre nach der Verurteilung, fällt der Kanzlei in Panama auf, dass einer ihrer Kunden ein verurteilter Sexualverbrecher ist. Die Mitarbeiter e-mailen Zeitungsartikel herum und stufen M. als Hochrisikokunden ein. Schließlich taucht auch die Frage auf, ob Moss von die Behörden der britischen Jungferninseln informieren solle. Die Chefin der Moss von Compliance-Abteilung plädiert dagegen. Schließlich sei Efex Global in nichts Illegales verwickelt gewesen, schreibt sie. Am Ende entscheidet die geschäftsführende Direktorin, die Behörden nicht zu benachrichtigen. Sie sehe nicht, wie die Firma von Ems pädophilem Treiben profitiert habe. Mossack Fonseca behält also einen verurteilten Sexualverbrecher bzw. dessen Firma als Kunden, der laut Ermittlern Geldgeber einer kriminellen Organisation war, die den Missbrauch an russischen Kindern organisierte. Tatsächlich ist Efex Global Limited bis Redaktionsschluss dieses Buches noch eine reguläre, aktive Firma. Andrew M. wurde im Dezember 2015 aus dem Gefängnis entlassen. Jürgen Mossack ließ in der Vergangenheit über Sprecher regelmäßig ausrichten, Moss von siebe illegal agierende Kunden streng aus, wenn sie denn von solchen Aktivitäten erführen.